Rap-technische Freiheit. Alle suchen mich, als gibt's dafür Geld. Ich kann nichts machen, bin berühmt auf dieser Welt. Mit Douglas an, die Leute zu verarschen. Ich lang das an, was mir der Porsche. Mit Fusi trap man bei der Gold, der Hops, das ist heile. Das ist kein Hip-Hop mehr, das ist Rap-technische Freiheit. Style perfekt, alles passt, Logs für die Rap-Crew. Alles, was du wissen musst, wer scheißen auf euch trägt. Yeah, dieser Rapper kommt und geht. Und er kommt zu spät und versaut das Date. Das ist ein Rap-Pack-Sperr, alle Wettfacts, weil es so schlecht rappt, hast du das gecheckt jetzt? Das hier ist Rap-Technik, es ist echt lässig. Also Dab, schreis nicht, denn du bist nur lästig. Ich fühle mich prächtig und du erschreckst mich. Also rap nicht, oder ich verpetz dich Rap-Technisch. Wenigstens im Real steckt ein Herz von rein. Wir haben wenigstens Stil und bleiben im Herzen rein. Es ist gemein, wenn ich vergleich. Hip-Hop bleibt tot und Scheiße macht reich. Die wenigstens im Real und steckt ein Herz von rein. Wir haben wenigstens Stil und bleiben im Herzen rein. Es ist gemein, wenn ich vergleich. Hip-Hop bleibt tot und Scheiße macht reich. Scheiß auf dies und das, ich bin antidepressiv. Ich habe Kies und Spaß und bei klappt jede Menge. Schief ist halt so tief für das, was ich Hip-Hop nenne. Ich bin schief, du spaßt und du bist Überbanner. Ich packe Überbanger, bin der Rattenfänger. Ich weiß, dass es euch gefällt, weil ich meine Brüder kenne und meine Schwestern. Shit, ich bin kein Sexist, weil so Sexist Bitches mag ich echt nicht. Ja, es rächt sich, ich habe euch gewarnt. Doch am ersten Tag plant ich das Attentat gegen Hip-Hop. Die ganze Szene werde ich zerstören. Hat mich enttäuscht, ihr werdet von mir hören in alle Medien. Weil ich die Oldschool reanimiere, meine Ausbildung mache und dann Rap studiere. Weil ihr das nie kapiert, bin ich einfach krass. Bin dann nie verliert, merkt ihr, dass ich bin Arkas. Wir stecken Herzen rein, wir haben wenigstens Stil und bleiben im Herzen rein. Es ist gemein, wenn ich vergleich. Hip-Hop bleibt tot und Scheiße macht reich. Die wenigsten sind real und stecken Herzblut rein. Wir haben wenigstens Stil und bleiben im Herzen rein. Es ist gemein, wenn ich vergleich. Hip-Hop bleibt tot und Scheiße macht reich. Das ist Rap-technisch echt heftig. Was du sagst, ich bin echt sexy, Respekt, Bitch. Und das geht so nicht, die machen nur dasselbe wie die anderen. Wenn der Text da Sinn hat, ja, dann rap ich was wander. Viele fragen mich, was geht da im Brunnen, die Leute lahm jetzt. Ich hab das Geld da im Brunnen. Dieser Hip-Hop heißt so dope, ist er eh noch mehr Heckel. Hab keinen Stil mehr, wie zwei verschiedene Sekten. Rap ich sehen, echt mit Hirn, jetzt der King. Meck dir nicht, du hast das Zeug, erst was auf Faker hält. Nämlich Nullstyle, nur peinlich und neidisch. Dieses Prolo-Gelaber, ja, das meine ich. Ich mach Rap um die Leute noch, denn nichts zu machen von ihrer Skinner, sei bei meinen Lieder lochen. Ich steh auf Raps nicht aus, sogar mit der Show hat drauf, bevor ich mein, dann krieg ich Schädel weh und einen Arschloch. Die wenigsten sind real und stecken Herzen rein. Wir haben wenigstens Stil und bleiben im Herzen rein. Es ist gemein, wenn ich vergleich. Hip-Hop bleibt tot und Scheiße macht reich. Die wenigsten sind real und stecken Herzen rein. Wir haben wenigstens Stil und bleiben im Herzen rein. Es ist gemein, wenn ich vergleich. Hip-Hop bleibt tot und Scheiße macht reich.